Sie hören Exit-Strategie Klimawährung Eco. Mit persönlichen Emissionsbudgets das Klimaziel erreichen. Die dazugehörige Printausgabe und das kostenlose E-Book sind im Ökom-Verlag erschienen. Anmerkung: Aus Gründen des besseren Verständnisses verwenden wir in diesem Hörbuch ausschließlich das generische Maskulinum. Im Sinne der Gleichbehandlung meinen wir aber immer alle Geschlechter. Vorwort: Es gibt eine Reihe guter Bücher, die vom Klimawandel handeln. Die meisten beschreiben fundiert und detailliert die Ursachen und die Auswirkungen der Erderwärmung. Sie weisen auf die Dringlichkeit der Emissionsreduktion und die Unumkehrbarkeit der Effekte beim Erreichen sogenannter Kipppunkte hin. Eines haben sie alle gemeinsam. Wenn überhaupt, werden über das Mahnen hinaus allenfalls kleinteilige Korrekturmaßnahmen innerhalb des bestehenden Systems empfohlen, welches die gegenwärtigen Umstände allerdings erst ermöglichte. Du wirst die Dinge nie verändern, indem du die existierende Realität bekämpfst. Um irgendwas zu verändern, schaffe ein neues Modell, das das alte überflüssig macht. Buckminster Fuller. Dieses Zitat von Buckminster Fuller beschreibt wohl am besten den Umgang unserer Gesellschaft mit vielen systemisch bedingten Problemen unserer Zeit. Und davon gibt es so einige. Wir bekämpfen bislang allerdings meist nur die Symptome, statt out of the box zu denken und sinnvollerweise die Ursachen zweckentsprechend zu beseitigen, indem wir das tradierte System ersetzen. Nachzudenken über die scheinbar fundamentalen Dinge, denen man keine Beachtung mehr schenkt und die schon lange nicht mehr in Frage gestellt werden, ist das Gebot der Stunde. Im Jahr 2020 erlangte das Thema Klimawandel unsere besondere Aufmerksamkeit. Es war die Zeit, in der Fridays for Future-Demonstrationen immer stärker in die öffentliche Wahrnehmung rückten. Ihre Schilder "There's no planet B" machten spätestens jetzt jedem klar, dass dringender Handlungsbedarf besteht. So wurde der Begriff 1,5 Grad zum Synonym des Klimawandels und Bestandteil der Hashtags vieler Klimaaktivisten. Das war der Punkt, an dem wir uns fragten, warum durch die Politik nicht einfach das Naheliegendste umgesetzt wird. Ganz klar scheint doch der Fakt, dass nur noch eine bestimmte Menge an Emissionen in die Atmosphäre gelangen darf, bevor unaufhaltsame Reaktionen in Gang gesetzt werden. Tipping Points, wie etwa das Abschmelzen der Polkappen, die Veränderung von stabilen Luft- und Meeresströmungen oder das Auftauen der Permafrostböden, sind nur einige Effekte von vielen, die als unumkehrbar gelten. Sind diese Kippelemente erst einmal erreicht, gibt es kein Zurück mehr. Sich selbst verstärkende Effekte sind gestartet. Für die Höhe dieser festgelegten Emissionen gibt es unterschiedliche Berechnungsmodelle. Eines haben jedoch alle gemein: Die eindringliche Warnung davor, dass wir dieses Maximum nicht überschreiten sollten, um eine zunehmend gefährliche Destabilisierung des globalen Klimas zu verhindern. Menschgemachte Klimagasemissionen sind zumindest mitursächlich für die Erderwärmung. Das können wir nicht beweisen, aber auch niemand kann das sicher widerlegen. Wir gehen davon aus, dass es so ist. Mit dieser Überzeugung machten wir uns daran, ein System zu entwickeln, das die schnelle, effektive und gerechte Kontingentierung des noch verbleibenden Gesamtemissionsbudgets ermöglicht. Und so kam es, dass aus einer anfänglichen Idee schließlich ein Konzept heranreifte. Wir nennen es das alternative Klimakonzept. Es handelt sich um ein System zur Kontingentierung, Bepreisung und Abrechnung von Klimagasen, das wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Das Konzept beschreibt dabei eine rein marktwirtschaftliche Lösung der Klimakrise, statt auf ökologische Planwirtschaft zu setzen. Es stellt eine funktionierende Alternative zur CO2-Steuer und dem europäischen Emissionszertifikatehandel dar. Ein Ansatz, der das Problem Klimawandel verursacherbasiert angeht, Zielkonflikte divergierender Interessen berücksichtigt und trotzdem nachhaltige Lebens- und Geschäftsmodelle fördert. Ein Konzept, das bewirkt, dass wir in Zukunft klimaeffektiv wirtschaften. Um dieses Konzept vielen Menschen publik und begreifbar zu machen, haben wir die gemeinnützige NGO Save Climate Earth gegründet. Mit diesem Hörbuch möchten wir Sie auf eine Reise mitnehmen und zeigen, wie die Klimawährung Eco unser aller Leben nachhaltiger und klimafreundlicher gestalten könnte. Denn wenn wir Klimaschutz richtig angehen, wird die Welt besser, schöner, angenehmer, humaner und chancengleicher. Es werden auch Probleme auftauchen, aber die kann man lösen. Niemand will behaupten, Klimaschutz sei aufwandsneutral. Fangen wir an, denn es lohnt sich. Dieses Hörbuch enthält ganz bewusst nahezu keine Zahlen und Daten zu Klimafakten. Denn zum einen sind deren numerische Dimensionen in globalen Ausmaßen für die meisten Menschen kaum fassbar. Eine gigantische Zahl wirkt astronomischer und bedrohlicher als die nächste. Zum anderen überlassen wir deren Interpretation zum Zustand der Erde lieber den Fachleuten, die weit mehr davon verstehen und die meteorologischen Zusammenhänge kompetenter vermitteln können. Wir beschränken uns auf die Beschreibung eines alternativen Klimakonzeptes, welches das Potenzial hat, zum Masterplan für einen Systemwechsel in der Klimapolitik zu werden. Das Anliegen dieses Hörbuches ist es, dieses Konzept begreifbar und publik zu machen. Wir laden Sie dazu ein, sich nachfolgend detaillierter auf einen möglichen sozial-ökologischen Gamechanger einzulassen, der das Steuerungspotenzial für Klimaschutz in die Hände aller Bürger legt. Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo. Herzlichst, Jens und Angela Hansson.